HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen. HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute mit Julie C. und Sylvia Schwab. Julie C., was sind Sie denn eigentlich von Beruf? Also ich bin, glaube ich, Schriftstellerin von Beruf. Glauben Sie? Ja, inzwischen steht das wohl auch fest. Ich habe mich sehr lange darum gedrückt und immer versucht, auch noch Juristin zu sein. Aber jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass ich eigentlich doch Schriftstellerin bin. Ja, also ich habe natürlich auch gerne provozierend jetzt mal gefragt am Anfang. Sie sind Juristin und Schriftstellerin und beides mit Werf. Ist ja eine interessante Kombination und Sie haben auch zu beidem schon einige Texte veröffentlicht. Also ich fasse es nur mal ganz kurz zusammen. Mehrere Romane, Theaterstücke, Hörspiele, Kurzgeschichten, ein Kinderbuch, poetologische Texte und juristische Texte. Gerade ist Ihr neuer Roman rausgekommen, Nullzeit. Sie sind auf Lesereise. Nullzeit, ein Begriff aus der Tauchersprache. Was bedeutet der überhaupt? Also Nullzeit heißt grob gesagt, das bezeichnet die Zeitspanne, die ein Taucher unter Wasser bleiben kann in einer bestimmten Tiefe, so dass er noch aufsteigen kann, ohne ewig lange warten zu müssen, weil er sich sonst gesundheitlich gefährdet. Also beim Tauchen ist sozusagen das Problem nicht das Runterkommen, sondern das Wiederhochkommen. Und die Nullzeit muss also beim Sporttauchen immer eingehalten werden, damit man kein Gesundheitsrisiko eingeht. Ist ja auch ein toller Begriff. Als Titel finde ich den schon sehr ansprechend. Absolut. Also man weiß zwar nicht so richtig, was man sich drunter vorstellen kann, aber so die beiden Wörter Null und Zeit zusammen, das ergibt erstmal, finde ich, so eine schöne Binnenspannung einfach. Ja. Es ist ja auch ein Roman, von dem man nicht alles verraten darf. Deswegen fasse ich die Handlung jetzt nur mal so ganz grob zusammen. Es geht um Sven, einen Tauchlehrer auf Lanzarote. Der hält sich am liebsten aus allem raus. Es geht um seine Freundin Anke, die ihn sehr liebt, er liebt sie ein wenig weniger. Dann gibt es da die exzentrische Schauspielerin Jola, die sich in Sven verliebt und deren Partner Theo, der Schriftsteller ist, aber auch schon lange mit Geduld aushält, dass er eigentlich nicht mehr schreibt. Eine total explosive Mischung. Ja, das ist so eigentlich so ein klassisches Kammerspiel, also wo man vier Leute in einen engen Raum miteinander einsperrt und dann guckt, wie es zündet. Also das ist quasi so ein bisschen die Anordnung des ganzen Romans. Was ich gebaut habe, eigentlich eine klassische Dreiecksgeschichte, es sind zwei Männer und eine Frau. Letztlich ist es aber ja eine Krimi-Handlung, also es geht am Ende doch nicht in erster Linie um die Liebe, sondern eigentlich geht es um ein Verbrechen, was im Hintergrund geplant wird, wo nicht so richtig klar ist, wer eigentlich gegen wen hier die Ränke schmiedet. Darin liegt eben eine solche Stofffülle. Es ist eine ganz einfache Konstellation. Man braucht nur 3 bis 4 Personen, ganz wenig Zutaten, aber hat eben eine ungeheure Menge an Möglichkeiten, das zu entwickeln. Und deswegen ist das für Schriftsteller einfach natürlich gefundenes Fressen. Sie sagen jetzt vorrangig ein Thriller oder Krimi oder gleichberechtigt die Liebesgeschichte. Die kam mir nämlich sehr gleichberechtigt vor. Da gibt es komischerweise ganz unterschiedliche Lesarten. Ich habe einen Brieffreund, mit dem ich schon lange korrespondiere und der sagt immer, du musst mal über die Liebe schreiben. Und ich habe dann gesagt, mit Nullzeit habe ich es getan. Jetzt habe ich über die Liebe geschrieben. Dann hat er das Buch gelesen und sagt, das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Das ist ja alles total gewalttätig und psycho. Und also ich finde ja auch, dass Liebe gewalttätige Seiten hat und manchmal auch sehr psycho sein kann. Aber sagen wir mal, es ist zumindest keine romantische Liebesgeschichte. Also das ist es nicht, sondern eine sehr problematische. Und es ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte. Denn dieser Sven macht ja von Anfang bis zum Schluss eigentlich auch eine ziemliche Entwicklung durch. Ja, gezwungenermaßen. Also er sträubt sich ja eigentlich mit Händen und Füßen. Er möchte gar nichts mit der Geschichte zu tun haben. Und eigentlich wird er eher gezwungen, überhaupt daran teilzunehmen. Und dann muss er sich ganz gewaltig verändern. Also zum Schluss kriegt er vielleicht die Chance, tatsächlich ein neuer Mensch zu werden. Wir reden jetzt so ein bisschen um den heißen Brei herum, Julie C., weil eben bestimmte Pointen nicht verraten werden dürfen. Was sind Sie denn bereit, noch preiszugeben von diesem Roman, von seiner Geschichte? Also ich bin da eigentlich immer ziemlich offenherzig und würde sofort die ganze Geschichte inklusive Ende erzählen. Aber das ist natürlich nicht schlau, weil man das Leseverhalten nicht damit kaputt macht. Also ja, vielleicht könnte man halt noch sagen, dass das Zentrum eigentlich die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Schriftsteller ist. Also Jola und Theo, die verbindet eine fast schon sadomasochistische, ganz seltsame Beziehung. Und der Sven, also der Tauchlehrer, wird zu so einer Art Spielball oder Instrument zwischen den beiden. Also es hat so ein bisschen auch eigentlich einen Spielcharakter, was die da miteinander machen. Und was dann auch Spielcharakter hat, so wirkt es auf mich zumindest ein wenig, ist ja die Erzählweise oder Erzählhaltung. Denn es gibt zwei Stimmen, und zwar zwei Ich-Erzähler, die diesen Roman abwechselnd erzählen. Ja, also Sven ist eigentlich der Haupterzähler. Er schreibt quasi dieses Buch, aber hineinmontiert werden von ihm Tagebuchaufzeichnungen, die von der Schauspielerin Yola stammen, sodass sie eben die zweite Stimme wird. Und ihre Version weicht eben zusehends auch von Svens Version ab. Also es sind zwei verschiedene Geschichten, die da erzählt werden über eigentlich dasselbe Ereignis. Und es bleibt im Grunde bis zum Schluss dem Leser überlassen, herauszufinden und quasi für sich zu entscheiden, wer von den beiden eigentlich die Wahrheit spricht oder ob sie vielleicht beide recht haben. Ja, nicht nur wer die Wahrheit spricht, ich meine vielleicht auch beide lügen oder beide sich was vormachen. Ich habe zeitweilig gedacht, da ist vielleicht auch einer verrückt. Also man ist als Leser gerade sehr hin und her geworfen zwischen diesen beiden Erzählstimmen, bis man doch einer Stimme eher vertraut. Und das ist eigentlich Sven. Ja, Sven ist natürlich auch schon der, der gewissermaßen durch den Text durchführt. Er ist eigentlich der, dem der Leser gezwungenermaßen folgen muss. Aber ich bin selber nicht ganz sicher, ob er wirklich hundertprozentig ehrlich ist. Also ich weiß auch nicht genau, wie es wirklich gewesen ist, aber ich glaube, dass er auch lügt. Also es gibt bis zum Schluss eigentlich auch immer wieder Hinweise darauf, dass das nicht ganz sein kann, so wie er das erzählt. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und zwar auf ganz vielen Ebenen. Also die beiden Männer, die konkurrieren miteinander. Dieses Paar, Yola und Theo, die sind ja in einer wirklich, wie Sie eben sagten, fast psychotischen Weise miteinander verbunden, gegeneinander agierend auch wieder. Dann dieses Liebesspiel zwischen Yola und Sven. Das Ganze läuft auf einen Plot hin am Schluss. Ab wann haben Sie ihn eigentlich gewusst, wie es ausgeht? Ich wusste witzigerweise das Ende zuerst. Das ist mir noch nie zuvor passiert beim Schreiben, dass ich wirklich sozusagen die Ausgangsidee für die ganze Geschichte nicht der Anfang war, sondern der Schluss. Also ich wusste, was das Ende sein soll und habe dann eine Geschichte entwickelt oder erfunden, die eben darauf zuläuft. Also vielleicht kann ich ja auch die Endsituation erzählen, weil das eben das war, was mich so sehr fasziniert hat. Wir haben das auch bei der Frage, was Nullzeit eigentlich bedeutet, schon gestreift. Also wenn man halt in großer Tiefe taucht über längere Zeit, dann darf man nicht einfach wieder an die Oberfläche, sondern muss mehrere Stunden unterhalb der Oberfläche verharren, bevor man wirklich auftauchen darf. Und die Vorstellung, dass da ein Mensch so lange dicht unter der Wasseroberfläche schwebt, ohne aufsteigen zu dürfen, das hat mich als Situation so fasziniert, dass ich irgendwie wusste, da in dieser Situation wird der Roman halt enden. Da wird etwas passieren, während die Hauptfigur eben da sozusagen gefangen ist, im Wasser gefangen ist. Und daraufhin habe ich dann zugeschrieben. Ist nicht das Tauchen auch eine Metapher für Eindringen in die eigene Vergangenheit, in die eigene Lebenssituation? Dass es, je länger man da drin bleibt, desto schwieriger wird eben auch wieder zurückzukommen? Ja, also das Tauchen ist zumindest mal eine große Metapher überhaupt für das Eindringen in eine ganz fremde Welt, weil das, was da unter Wasser ist, ist für uns Menschen ja eigentlich eine lebensfeindliche Umgebung. Das ist eigentlich ein Bereich, den wir nicht betreten dürfen oder können, nur mit Hilfe technischer Mittel. Und man könnte das vielleicht auch als das eigene Unterbewusstsein oder so charakterisieren, dieses Untergründige, das, was so einfach unter uns ist und nicht so richtig zugänglich. Und je länger man unten ist, und das erlebt man auch als Taucher tatsächlich, desto mehr entfernt man sich auch emotional und innerlich von der echten Welt. Also man hat irgendwie, also mir geht's beim Tauchen so das Gefühl, eigentlich will ich gar nicht mehr auftauchen, ich will eigentlich hier bleiben. Also so diese große Verführung, wirklich rauszutreten aus dem eigenen Leben und eigentlich gar nicht mehr auftauchen zu wollen, was dann ja auch eine Todessehnsucht ist, weil unten zu bleiben würde ja auch eigentlich heißen, für uns Menschen ja, zu sterben. Aber man empfindet das so stark. Man ist also das ist übrigens sehr stark spürbar in diesem Roman, diese große, große, ja, Begeisterung ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Diese ungeheure Freude, da unten zu sein, wie das sprachlich rüberkommt. Aber da würde ich nicht dann nachher auch mit Ihnen nochmal drüber sprechen, weil die Sprache in diesem Roman ja auch nochmal eine ganz tragende Rolle spielt. Ja, klar. Also ich bin sowieso, glaube ich, vor allem deswegen Schriftstellerin, weil für mich Sprache eigentlich eine Form von Musik ist und ich eben gerne quasi komponiere. Aber Sprache geht unter Wasser nicht. Ja, und das ist eben deswegen auch gerade für ein sprachversessenes Wesen wie mich eben der große Reiz, also jetzt weniger im Roman als auch in der echten Welt, wenn ich unter Wasser tauche, dann bin ich ja zur Stummheit verurteilt, da kann ich nicht sprechen und da erlebt man sich selbst und auch andere Menschen nochmal ganz neu, wenn man auf einmal sich zwar ja verständigen muss und auch will, aber eben nur noch mit Gesten und nicht mehr mit Wörtern. Jetzt sagten Sie eben, Juli C., Sprache ist auch so etwas wie Musik und damit haben wir schon eine schöne Überleitung zu unserer ersten Musik. Was hören wir denn jetzt eigentlich? Ja, ich habe ein Lied mitgebracht, das mir zurzeit sehr wichtig ist, weil ich habe gerade ein kleines Kind bekommen und wir haben dem beim Wickeln immer ein Lied vorgespielt von einer französischen Sängerin, die heißt Sass, das Lied heißt Les Passants und man wird gleich beim Intro auch schon merken, warum das quasi kindgerecht ist. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Wir hörten Les Passants von Sass, ausgesucht von meinem Doppelkopf, Studiogast in H2 Kultur, der Schriftstellerin und Juristin Julie C. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir haben jetzt über Ihren jüngsten Roman gesprochen, Julie C., einen Psychothriller nennt ihn der Verlag. Man könnte auch sagen, ein Beziehungsroman mit Krimi-Elementen. Sprachlich sehr schön gemacht, aber er hat auch Unterhaltungswert. Stellt sich für Sie als Schriftstellerin überhaupt die Frage U oder E? Eigentlich gar nicht. Also nur gezwungenermaßen, weil wenn der Text fertig ist und dann eben Rezensionen erscheinen und Besprechungen, dieser Einordnungswahn beginnt. Also dann muss entschieden werden, ist das Genre, ist das jetzt Krimi? Man braucht Begriffe auch im Vertrieb, also was erklärt man dem Buchhändler, was für eine Sorte Text das ist. Das sind aber eigentlich alles so Kategorien, die jetzt im Arbeitsprozess für mich überhaupt gar keine Rolle spielen. Und ist ja auch sehr deutsch, die Frage. Also in England oder in den USA, denke ich, würde die überhaupt gar nicht gestellt, weil es diese Unterschiede eigentlich oder Unterscheidungen eigentlich kaum gibt. Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, leider, weil also der Traum von einem Buch ist doch eigentlich, wenn es spannend ist und gleichzeitig eben trotzdem sprachlich und inhaltlich anspruchsvoll. Also gerade diese Verbindung zwischen einer packenden Geschichte, also es muss ja kein Krimi sein, es kann ja auch sonst irgendwie was Packendes sein und eben trotzdem auch einer ästhetischen Qualität. Das ist doch eigentlich das, was man sich als Leser wünscht. Ja. Also muss man doch als Schriftsteller auch versuchen, das zu schreiben und das künstlich voneinander abzutrennen, finde ich eigentlich ganz, ganz unnatürlich. Sie sind Jahrgang 1974, Julie C., haben Jura studiert, mit einem hervorragenden Examen abgeschlossen, dann einen Aufbaustudiengang gemacht zum Thema Recht der europäischen Integration. Interessante Praktika haben Sie absolviert, Stipendien bekommen und sogar promoviert über den Status des Kosovo aus völkerrechtlicher Sicht. Das klingt, finde ich, sehr beachtlich und das klingt nach einer Vollblutjuristin. Sind Sie das? Ja, eben nicht. Also ich wollte das werden. Das war absolut der Plan. Und das mit der Schriftstellerei ist mir in gewisser Weise so ein bisschen dazwischen gekommen. Also ich hatte eigentlich tatsächlich vor, das sieht man ja auch an diesem Lebenslauf, also eine ganz standardmäßige Jura-Laufbahn hinzulegen. Und durch das Veröffentlichen der ersten Romane wurde dann aber irgendwie klar, ich muss da jetzt eine Entscheidung treffen. Das geht einfach zeitlich nicht. Ich kann nicht Schriftstellerin sein und auch auf Lesungen fahren und so wie heute bei einem Interview zu Gast sein und aber trotzdem gleichzeitig in irgendeiner Kanzlei oder in einem Richteramt. Das geht einfach nicht. Ja, aber die Veröffentlichung dieser Romane, die sind ja auch nicht so ganz von selbst entstanden. Und Sie haben ja auch einen Studiengang gemacht in Leipzig, Literatur. Also da muss doch auch ein Wille gewesen sein, nicht nur ein Zufall. Ja, aber der kam später. Also ich habe angefangen, Jura zu studieren und für mich war Schreiben zu dem Zeitpunkt, das habe ich schon sehr lang gemacht, meine ganze Kindheit und Jugend lang, immer Hobby. Also das habe ich nicht als berufliche Option in Erwägung gezogen. Und am Anfang bin ich mit dem Jurastudium nicht so gut zurechtgekommen. Das hat mich wenig interessiert und ich habe es eher als quälend empfunden und da war dann so die Idee, ach und mit Literatur, das interessiert mich doch eigentlich viel mehr und da schnupper ich doch vielleicht mal rein und guck mal, ob das mit dem Schreiben nicht vielleicht doch ernster für mich ist und was mir das eigentlich bedeutet. Und dann wurde ich zweigleisig auf einmal und dann ergab sich eben eins aus dem anderen. Also dieses Studium am Literaturinstitut hat schon sehr stark dazu geführt, dass ich dann auch den ersten Roman geschrieben habe und dass ich dann eben ihn veröffentlichen wollte und schon hatte ich dann quasi die zweite Laufbahn, die mich ja auch sehr glücklich gemacht hat. Das soll jetzt nicht klingen, als wäre das eine Last gewesen, aber es musste dann irgendwie miteinander vereinbart werden. Nun gibt es ja viele Juristen, die Schriftsteller sind oder Schriftsteller, die vorher Juristen waren oder die beides gleichzeitig weitergemacht haben. Also man muss nicht gar nicht erst zurückgehen bis zu Goethe oder E.T.H. Hoffmann. Es gibt Martin Mosebach oder Bernhard Schlink oder von Schirach. Also die Liste lässt sich ja endlos fortsetzen. Gibt es da nicht auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Disziplinen? Gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube, das fängt schon einfach damit an, dass Jura im Grunde auch eine Art Sprachwissenschaft ist. Also das für einen Außenstehenden leuchtet das vielleicht erstmal nicht so ein, aber wenn man sich intensiver damit beschäftigt, dann versteht man das sehr schnell. Also Gesetze sind nun mal sprachliche Phänomene und der Jurist ist eigentlich dazu berufen, diesen Text, diesen Gesetzestext jetzt auf die Wirklichkeit anzuwenden, also so eine Brücke zu schlagen zwischen Wort und Welt. Und das ist genau das Gleiche, was der Schriftsteller auch tut, nur der macht es in umgekehrte Richtung. Und ich denke mal, dass daher einfach das kommt, dass so wahnsinnig viele Juristen auch literarisch einfach hoch interessiert sind. Entweder sie schreiben selber und wenn sie das nicht tun, gibt es zumindest sehr, sehr viele Leseratten unter den Juristen. Ja, es ist einfach auch ein sehr, sehr genauer Umgang mit Sprache bei beiden notwendig. Ja, ein Jurist lernt ja tatsächlich, also da kann ja die Bedeutung eines einzigen Wortes, kann ja schicksalsentscheidend sein. Also Juristen müssen eigentlich noch mehr als Schriftsteller jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen. Nun verbinden Sie ja auch gerne Juristisches mit Literatur, indem Juristen Protagonisten ihrer Romane sind. Also zum Beispiel Max in Adler und Engel ist Jurist, Sven in Nullzeit ist Jurist. Sind Juristen auch die interessanteren Figuren für einen Schriftsteller? Nee, das liegt einfach nur daran, dass ich bin kein guter Rechercheur und denke mir auch nicht so gerne Sachen komplett aus. Also ich schreibe eigentlich am liebsten über Milieus oder Berufe oder Situationen, die ich in irgendeiner Weise auch mal selber kennengelernt habe. Also mich in was ganz Fremdes reinzudenken, fällt mir wirklich schwer. Und da ich jetzt nun mal halt, muss ich sagen, leider nur diesen Jura-Beruf sozusagen als mein persönliches Eldorado habe, schlachte ich das auch immer wieder aus. Und da habe ich natürlich jetzt insofern Glück, als dass das eine relativ vielfältige Angelegenheit ist. Also es gibt ja nicht nur juristische Figuren, die man dem entnehmen kann. Jura ist ja auch dadurch, dass es um Fälle geht, also dass es immer auch um Lebensschicksale geht, auch was Stoffe betrifft, sozusagen ein großer Steinbruch, von dem man abbauen kann. Juli C. ist Doppelkopfgast in H2 Kultur. Darauf wollte ich gerade springen. Es ist doch so, dass es gerade in juristischen Themen oft geht um Schuld, um Strafe, um, wie Sie sagen, schwierige Schicksale, Täter, Opfer. Also es sind ja doch immer auch hochinteressante und häufig auch hochkomplexe Themen, die sich einfach automatisch dadurch ergeben. Ja, vor allem ist es eben so, dass die Juristen, und das haben sie vielleicht auch mit den Ärzten gemein, die werden immer dann auf den Plan gerufen, wenn etwas schiefgegangen ist. Also grundsätzlich fängt Jura immer da an, wo quasi die Fähigkeit des Menschen, selbst mit seinem Leben zurechtzukommen, endet. Immer wenn es schwierig wird, wenn was außer der Reihe passiert ist, wenn eine Grenze überschritten wurde, dann kommt entweder der Jurist oder der Arzt oder beide. Und das ist natürlich genau der Bereich, der auch für die Literatur interessant ist, weil Literatur will ja nicht davon erzählen, wie es ganz normal jeden Tag läuft, alle sind nett und verstehen sich, sondern Literatur sucht ja auch das Extrem und den Grenzfall als Stoff. Ja, und Grenzfälle als Stoff haben Sie doch in vielen Ihren Büchern. Also Drogenschmuggel in Adler und Engel, Menschenhandel. Im Roman Schilf geht es um einen Entführungsfall. In Nullzeit jetzt um viele Mordversuche. Also will ja nicht sagen, dass man quasi nur darüber schreiben kann. Aber für mich zumindest war es immer eine ungeheure faszinierende Frage, wozu eigentlich menschenfähig sind. Und damit meine ich auch durchaus mich selbst. Weil wir gehen ja eigentlich immer davon aus, dass wir, also jeder Einzelne von uns, niemals in der Lage wäre, irgendeine schreckliche Tat zu begehen. Gleichzeitig werden aber auf der Welt ständig schreckliche Taten begangen. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass jeder, der eigentlich meint, er sei gut, dann trotzdem sich in Situationen wiederfindet, wo was Furchtbares passiert. Also diese Frage, wie weit man eigentlich selber unter Extremsituationen oder extremen Bedingungen gehen könnte, die hat mich immer sehr beschäftigt. Und da kommt sofort Fantasie ins Spiel. Also man malt sich aus, was müsste eigentlich passieren, damit ich persönlich zum Beispiel bereit wäre, einen Mord zu begehen? Die Frage habe ich mir in Schilf, in dem Roman Schilf gestellt. Also Die Situation ist eben, ein Kind wird entführt und der Vater muss, um das Kind wiederzubekommen, einen Mord begehen. Die Frage, würde man das tatsächlich tun? Also ich denke, ich würde, ja. Also wenn es darum sobald ging, man ein Kind hat, ja, ja. Um mein eigenes Kind zu retten, glaube ich, wäre ich eben auf einmal doch in der Lage. Und das sind halt so Fragen, die ich immer spannend finde und da springt sofort die Fantasie an und Ähnliches mache ich dann eben halt auch in den Romanen. Also ich gucke einfach, wie weit meine Figuren gehen. Wir sind schon mal in der zweiten Musik, Julize, und was hören wir jetzt? Was haben Sie da mitgebracht? Jetzt habe ich noch jemanden mitgebracht, Reinald Grebe. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Der ist nicht nur Sänger, sondern auch Kabarettist und Autor. Und dieses Lied speziell, was wir jetzt gleich hören, hat auch wieder etwas damit zu tun, dass ich gerade kürzlich ein Kind bekommen habe und trotzdem auch einen Job habe. Also das wird man jetzt auch gleich erkennen. Die Familienministerin Ursula von der Leyen hat gesagt, auf einer Pressekonferenz, sehr, sehr besorgt. Dass die deutschen Akademikerinnen immer weniger Kinder kriegen wollen oder können. Julize, ebenso erfolgreiche Schriftstellerin wie Juristin, ist Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir hatten Reinald Grebe mit Akademikerinnen. Sie lieben, Julize, ja die raffinierten Pointen, die überraschenden Wendungen am Schluss nochmal. Also zum Beispiel bei Adler und Engel, da ist das genauso wie bei Nullzeit. Zum Schluss nochmal kommt etwas, womit wir nicht gerechnet haben, was alles nochmal umdreht auch. Spannung, sagten wir vorhin schon, ist wichtig. Ist für Sie auch dieser Moment der Überraschung, ist der auch ein wesentliches Kompositionselement? Zumindest freue ich mich sehr, wenn ich die Möglichkeit finde und es mir irgendwie gelingt. Also es ist einfach, finde ich, ein tolles Gefühl, wenn man ein Buch liest und auf einmal wird alles nochmal in Frage gestellt. Also alles, was man bisher geglaubt hat und man dachte, die Geschichte funktioniert so und so und ich verstehe das und so. Und dann wird einem so der Boden weggezogen und man hat so einen kurzen Schwindel, als würde man über dem Abgrund hängen. Und das birgt ja die menschliche Existenz generell, dass wir immer wieder in Situationen sind, wo wir alles in Frage stellen müssen, wo wir auf einmal denken, was, wenn alle meine Überzeugungen falsch sind, wenn man all das auch anders sehen könnte? Und dann befällt einen so ein Schwindel, aber gleichzeitig auch fast schon ein Glücksgefühl, weil man immer die Möglichkeit hätte, auch jemand anderes zu sein und ganz anders zu denken. Und ja, das ist so ein Zwischenreich, in dem ich gerne mal ein bisschen wildere. Ja, gut, oder die Verzweiflung, weil man hat einem Menschen vertraut und ist möglicherweise jahrelang betrogen worden. Ja, dann ist natürlich alles, was seitdem passiert ist, auch plötzlich vollkommen anders zu sehen. Ja, also das kann auch ganz schrecklich sein, aber es ist eben so eine ungeheuer ambivalente Situation, weil ich glaube, wir alle kennen die Sehnsucht, auszubrechen aus dem, was wir sind und wünschen uns irgendwie immer gleichzeitig auch ganz viele andere Leben führen zu können, weil wir in uns diese Möglichkeiten spüren. Wir spüren einfach, dass alles auch hätte anders laufen können. Und das hätte schrecklich sein können, es hätte aber auch noch toller sein können. Also ich glaube, dieser Moment des Aufbrechens dessen, was wir sind und woran wir glauben, der beinhaltet immer zugleich Schrecken und aber auch ein Versprechen. Und das ist einfach was, wenn man das in der Literatur simulieren kann, finde ich das ein ganz, ganz großer Moment. Wie entstehen nun diese überraschenden Wendungen? Werden die ganz langsam entwickelt oder ist da plötzlich wie so ein Flash da und dann wissen Sie, ah ja, so wird es sich drehen? Das ist der Flash. Also sowas kann ich jedenfalls nicht planen. Da muss ich irgendwie drauf hoffen, dass das passiert. Und das ist bei mir meistens eben auch schon, während ich schreibe. Also das kommt nicht irgendwie, während ich darüber nachdenke, sondern ich habe schon angefangen und auf einmal in irgendeiner Situation, die gar nichts mit dem Buch zu tun hat, befällt es mich wirklich. Und dann kann ich auch jetzt nicht sagen, woher kommt das? Also es gibt oft so die Frage, woher nehmen Sie Ihre Ideen oder die Inspiration? Ja, keine Ahnung. Also da kann man nur hoffen, dass die halt irgendwie kommen aus dem Hinterkopf heraus. Und das spüre ich dann auch sofort, wenn es das ist. Also dann wäre ich ganz aufgeregt. Dann fängt der Puls an zu rasen und man denkt irgendwie so, das hat noch gefehlt. Ja, das ist genau der Dreh, den man jetzt noch braucht. Aber die Frage, die man trotzdem stellen kann, Julize, ist ja doch, Wie entwickelt sich dann ein Roman? Ich spreche jetzt mal bewusst von Ihren Romanen, nicht von Ihren politischen oder juristischen, eher Sachbüchern. Entwickelt der sich dann auch eher assoziativ oder sind Sie schon eine Planerin, die von vornherein sagt, es mag sich was ändern, aber ich habe da ein Storyboard über meinem Schreibtisch und da ist für jedes Kapitel schon mal so ungefähr angedacht, wie das kommen könnte? Gar nicht Storyboard. Also das habe ich nur einmal gemacht bei dem Roman Schilf. Da habe ich wirklich versucht, und das war auch ein Experiment, die Geschichte schon zu planen, bevor ich mit dem Schreiben beginne. Das hat sich als nicht so gut erwiesen. Also ich bin da einfach nicht der Typ. Ich fange an und sehe dann, was passiert. Also ich fühle mich beim Schreiben auch fast so ein bisschen, als wäre ich meine eigene Beobachterin. Ich kann oft wirklich nicht sagen, wenn ich mich hinsetze, wo ich 3 Stunden später sein werde. Das klingt immer so romantisch und viele glauben das nicht. Die denken, das ist ein Mythos, aber es funktioniert wirklich so. Also wenn ich plane, dann bilde ich mir hinterher ein, ich wäre jetzt nur noch mein eigener Sklave, der da irgendeinen Plan umsetzt. Und dann kriege ich das auch sprachlich nicht mehr. Also dieser Sound, den man irgendwie braucht, dieses Musikalische will sich dann nicht einstellen. Also ich muss mir selber eine sehr große Freiheit einräumen beim Schreiben, sonst funktioniert das irgendwie nicht. Sprache ist ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man über Ihre Bücher spricht. Sie wird ja ganz allgemein als brillant angesehen. Und ich glaube, jeder, der nur den jüngsten Roman jetzt liest, ist da unmittelbar überzeugt. Welche Rolle spielt die? Sie sagten vorhin schon mal, Sprache ist so etwas wie Musik. Welche Rolle spielt die Sprache neben der Handlung oder vor der Handlung? Die Sprache ist einfach natürlich erstmal das Material, aus dem Geschichten gebaut sind. Für mich aber ist es auch wirklich wie so ein tragendes Element. Also das kann ich jetzt auch nur metaphorisch ausdrücken, wie Wasser, auf dem man schwimmt. Also da bin ich ein bisschen immer Gast. Also vielleicht kann man sich das im Ersten so vorstellen, wie wenn ein Pianist improvisiert am Klavier und ja schon in etwa weiß, in welcher Tonart er sich bewegt und hat vielleicht eine vage Vorstellung, was er da tut. Aber irgendwie hat er auch das Gefühl, seine Finger würden da von selber irgendwas ausführen. Also das ist so ein Zwischenreich, bewusst und halbbewusst, was da abläuft. Und da kommt Sprache her und die muss in sich harmonisch klingen. Und das ist etwas, was ich nur übers Ohr entscheiden kann. Also da könnte ich nicht anhand von Kriterien erklären, was ist ein gelungener Satz oder wie muss der gebaut sein. Das hört man einfach. Das heißt, dass Sie sich selber auch Ihre Texte vorlesen? Ja, das mache ich tatsächlich vor allem dann, wenn ich nicht weiterkomme. Also wenn ich das Gefühl habe, hier stockt's, hier stimmt irgendwas nicht, dann mache ich das. Das ist immer ein bisschen eine Überwindung. Also das ist nichts, was ich gerne tue, weil im ersten Moment ist es auch ein Schock, das dann wirklich laut zu lesen. Aber es ist extrem heilsam und hilfreich dann in dem Moment. Es gibt in Nullzeit eine ganz schöne Formulierung. Da sagt, ich glaube, Sven ist es einmal, Schönheit sei eine Verbindung von Kraft und Eleganz. Trifft das nicht auch auf Sprache zu? Im Optimalfall würde ich sagen, ja. Also, weil Kraft eben niemals kraftmeierisch sein darf. Also, wenn Kraft plump und grob daherkommt, empfinden wir sie als etwas Unangenehmes. Aber wenn Kraft es schafft, leicht zu wirken, dann ist es etwas, was uns sehr besticht. Schwäche oder etwas Schwächliches will man weder in der Sprache noch in der Musik. Also es soll ja zumindest aus meiner Sicht immer irgendwie voll und kräftig sein, mitreißend sein, aber eben gleichzeitig nicht plump, sondern irgendwie, ja. Das ist im Grunde wie bei einer, ich weiß nicht, ob Sie den Vergleich mögen, wie bei einer sportlichen Höchstleistung. Denn eine sehr, sehr gut gerittene Dressur ist unglaublich anstrengend, kraftvoll und braucht sehr, sehr, sehr viel Vorbereitung. Und sie wirkt doch dann letztendlich wunderbar elegant. Ja, eigentlich ist es wahrscheinlich tatsächlich bei den meisten Sportarten so, dass die höchste Vollendung immer die ist, wo dann der Zuschauer daneben steht und sagt, ach, das könnte ich eigentlich doch auch. Das sieht doch ganz leicht der aus. Fliegt, ja. Genau. Wo liegen für Sie eigentlich die Unterschiede, Juli C., zwischen einer Ich-Erzählung und einem Text in der dritten Person? Denn Sie haben ja beides schon geschrieben. Ja. Wie geht man da anders ran? Oh, das ist so ein riesiges, weites, ein riesengroßer Unterschied und so ein weites Feld. Also eine Ich-Erzählung bedeutet für mich, weil ich mich generell sehr, sehr stark identifiziere mit Figuren, dass ich tatsächlich bereit bin, in dem Moment zu dieser Person zu werden, die da spricht. Weil ich durch den Gebrauch dieses Ichs wirklich schon fast körperlich da hineinschlüpfen muss. Wenn ich Auktorial erzähle mit etwas mehr Distanz, dann bin ich automatisch eher der Beobachter, der Kommentierer, der Beurteilende, der Richter, könnte man fast schon sagen. Also ich sehe dann auch in meinem Kopf, vor meinem geistigen Auge, meine Handlung und meine Figuren eher von oben, wie auf einer Bühne oder auf einem Spielfeld. Also das ist wirklich auch eine visuelle Perspektive, die ich da innerlich einnehme. Ich sehe die wirklich wie im Film, distanziert von mir selbst. Wenn ich aus dem Ich erzähle, gucke ich auch in meiner Vorstellung durch die Augen dieser Figur. Das ist wirklich was total anderes. Das sind zwei ganz verschiedene Disziplinen, könnte man sportlich sagen. Nullzeit, da sind es ja zwei Ich-Erzähler. Und da merkt man auch, eben es sind nicht nur zwei Perspektiven, die eines Mannes und einer Frau. Es sind ja auch zwei Sprachen dann. Ja, das ergibt sich automatisch. Also wenn man sich mit der Figur identifiziert, fängt man automatisch auch an, anders zu sprechen. Und wären Sie so nett, vielleicht auch nochmal ein Beispiel für ein Buch in der dritten Person zu geben? Also Auctorial erzählt ist von meinen Büchern, vor allem das Buch Spieltrieb ist eine tatsächlich groß angelegte auctoriale Erzählung, weil da ein Erzähler am Werk ist, der sich eigentlich mehr so wie man das im 19. Jahrhundert gemacht hat oder im frühen 20. Jahrhundert wirklich mit so einer gottgleichen Distanz über die Ereignisse stellt und Vorankündigungen macht und immer Bescheid weiß und alles kommentiert. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, eigentlich will ich nur so erzählen, nur so kann ich auch erzählen, weil es natürlich toll ist, dass man da alle Möglichkeiten hat. Die Ich-Erzählung ist eng. Da kann man nur immer die das sagen. Die Perspektive ist beschränkt. Sehr, sehr stark beschränkt, weil man ja nur aussprechen kann, was diese eine Figur weiß, woran sie sich erinnert, was sie fühlt und wahrnimmt. Ein auctorialer Erzähler kann in jede beliebige Figur hinein, der kann auch Zeitsprünge machen, der kann auf einmal erzählen, was vor 2000 Jahren in China los war. Der ist völlig ungebunden und ich habe immer gesagt, ich will diese Möglichkeiten. Aber dann kam auf einmal eine Phase, wo ich angefangen habe, mich für die Möglichkeiten dieses Kleinen zu interessieren. Also es gerade auch befeuernd zu finden, dass man sich an diesen Grenzen abarbeitet, die eben dem Ich-Erzähler gesetzt sind. Und das ist es momentan. Also ich lese zurzeit auch gerne Bücher, die eben eher aus so einer engen Perspektive erzählt sind. Juli C., wir machen eine dritte Musik. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Also ich habe jetzt noch das Lied Uprising von Muse mitgebracht. Das bezieht sich mehr so auf mein politisches Engagement. Ich habe das Lied damals zum ersten Mal gehört und dachte, das ist eigentlich der Soundtrack zu der nötigen Datenschutzrevolution, die wir brauchen. Im Doppelkopf in H2 Kultur ist die Schriftstellerin Juli C. zu Gast. Wir spielten Uprising von Muse. Sie sagten, Juli C., ein Beitrag zur Datenschutzrevolution. Der Datenschutz liegt Ihnen ja sehr am Herzen. Ja, also eigentlich ist Datenschutz da schon der verkürzte Begriff. Ich bin halt generell jemand, der sich sehr für Freiheit einfach einsetzt. Und in den letzten Jahren sind von politischer Seite eben so ungeheuer viele Eingriffe und Übergriffe auf die Grundrechte in unserem Land passiert. Und bei diesem Song gibt's eben diese Zeile im Refrain, wo die eben singen, they will not control us. Sie werden uns nicht kontrollieren. Das ist wie so ein Aufschrei. Also das hat mich direkt so richtig angefasst. Und ich dachte, ja, eigentlich muss man jetzt direkt eine Spontan-Demo machen und diese Zeile singen. Genau. Ja. Sie haben ja einige juristische Sachbücher geschrieben, Juli C. Sie haben wichtige politische Debatten angeführt oder eingebracht über den Sicherheitswahn in der BRD, eben Thema Datenschutz, dann über die EU, über das Urheberrecht im Internet haben Sie ja auch geschrieben. Ist es Ihrer Meinung nach die Aufgabe des Schriftstellers, sich öffentlich zu solchen Themen zu äußern? Also als Aufgabe würde ich das gar nicht sehen, weil ich einfach glaube, dass politisches Engagement etwas ist, was sehr stark von der Persönlichkeit des Einzelnen abhängt. Also es gibt einfach Menschen, die sind per se politisch interessiert, aber halt eher als Konsument. Und dann gibt es Leute, die haben so eine Art Sendungsbewusstsein. Die wollen das gern eben auch nach außen tragen. Und wenn die jetzt noch zufällig Schriftsteller sind, dann würde ich sagen, bitteschön, ja, dann macht's auch und dann lasst uns drüber sprechen. Aber ich würde jetzt nicht jeden, der Schriftsteller ist, gleichsam verpflichten wollen, auch politisches Bewusstsein zu entfalten. Also das hat nicht notwendig miteinander zu tun. Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass sich bei Ihnen Realität und Fiktion im Werk vermischen. Ist das vielleicht auch so eine Vermischung von Realität und Fiktion? Also auf der einen Seite eben dieses literarische Schreiben und auf der anderen Seite dieses politisch oder auch juristische Schreiben. ich trenne es eigentlich sehr, sehr stark in mir. Also nicht so sehr absichtlich, weil das ein Dogma wäre, sondern mehr, weil sich das so anders anfühlt. Also wie ich es vorhin schon beschrieben habe, das literarische Schreiben ist für mich etwas, was sich nur so halb im Rationalen vollzieht. Also natürlich ist das eine sehr rationale Tätigkeit, man geht mit Sprache um, aber irgendwie muss ich auch das Denken immer so ein bisschen dabei ausblenden und ausschalten und mir selber so den Raum geben, dass die Dinge sich von selber entwickeln können. Wenn man jetzt aber einen politischen Text schreibt oder essayistisch, juristisch arbeitet, ist es völlig anders. Also dann gibt's auf einmal eine Gliederung und ein Konzept und eine Struktur und ich will was Bestimmtes sagen und ich entwickle Argumentationen. Also dann ist es eben tatsächlich was rein Rhetorisches, wo die Sprache auch wirklich zum Werkzeug wird. Also natürlich soll es immer noch gut lesbar sein, aber da ist das Musikalische nicht das Entscheidende, sondern dann geht es wirklich darum, einfach Argumente zu finden, um einen ganz bestimmten Standpunkt zu begründen. Und was macht das Literarische aus, neben natürlich, wie wir schon sagten, der Sprache und auch den natürlich ganz anderen Stoffen? Gibt es da noch eine andere, grundsätzlich andere Substanz als beim Sachtext? Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass das Narrative, was in der Literatur ja immer den Kern ausmacht, also das Erzählen, dass das etwas ist, also quasi eine anthropologische Konstante, was uns Menschen ganz stark prägt, auch dann, wenn wir weder Autoren noch Leser sind. Also die Art, wie wir uns erinnern oder die Art, wie wir uns auch gegenseitig Alltagserlebnisse berichten, folgt immer ganz bestimmten narrativen Prinzipien. Also ich glaube, dass die Literatur sozusagen nur ein Weiterführen ist von etwas, das wir sowieso tun, nämlich unsere eigenen Leben, unsere eigenen Erlebnisse immer in bestimmten Ordnungen zu erzählen. Es gibt immer Anfang, es gibt eine Mitte und es gibt das Ende mit einem Resultat. Also so denken wir einfach, so ordnen wir unsere persönlichen Geschichten und nach diesem Muster erzählt man dann auch die fiktiven Geschichten. Also wir üben, glaube ich, in der Literatur fast spielerisch, wie wir eigentlich auch unsere Biografien, unsere Selbstbilder konstruieren. Das ist meiner Meinung nach etwas ganz, ganz Archaisches, was ganz tief in uns drin sitzt. Und diese Selbstbilder sind ja auch nicht immer realistisch, in Anführungsstrichen. Die können ja auch sehr, sehr konstruiert sein. Da kann man sich sehr viel vormachen. Da kann man sich selber die eine ganze Entwicklung zuschieben, die so gar nicht stattgefunden hat. Absolut. Also ich bin wahnsinnig fasziniert von diesem Phänomen, dass Menschen sich grundsätzlich eigentlich, kann man sagen, falsch erinnern. Also das erlebt man jetzt wiederum in der juristischen Praxis stark, wenn es um Zeugenbefragungen vor Gericht geht. Da schwören Menschen auf Ereignisse, an die sie sich in einer ganz bestimmten Form erinnern. Und sie sind überzeugt davon, dass sie die Wahrheit sagen. Die wollen nicht lügen. Und trotzdem weicht das, was sie sagen, eklatant von der Faktenlage ab. Und selbst wenn man ihnen dann die Beweise vorhält und sagt, guck mal, das kann nicht so gewesen sein, wie du das erzählst, bleiben sie bei ihrer Version, weil sie erinnern sich einfach so. Und das wissend muss man ja eigentlich alles, was man selbst glaubt über sich und die Welt und alles, woran man sich erinnert, immer in Frage stellen. Also das sind eben auch Fiktionen. Das ist was, was ich ganz faszinierend finde. Wie stellen sich Julie C. Ihr Leben in Zukunft vor? Wird es da weiterhin den juristischen Bereich geben, neben dem schriftstellerischen und natürlich auch dem familiären Bereich, der mehr Raum einnimmt? Oder werden Sie doch auf Dauer sagen, ich entscheide mich für den einen oder anderen Weg? Ich habe die Entscheidung für das Schriftstellersein eigentlich schon getroffen und ich habe mich an Jura immer noch so festgehalten. Ich wollte das nicht loslassen und die Promotion gab mir noch eine Möglichkeit, da ein bisschen weiterzumachen, aber die ist jetzt vorbei. Und ganz ehrlich und realistisch gesprochen, ich glaube, meine Juralaufbahn ist hiermit beendet. Also ich werde nicht als Juristin arbeiten können. Ich bin auch zu alt irgendwann, um den Beruf nochmal so ohne weiteres zu wechseln. Und auch wenn man das immer nicht gern tut, sich so von Möglichkeiten verabschieden, glaube ich, muss man dann doch so ehrlich sein und sagen, okay, es hätte sein können, aber es ist eben nicht so geworden. Sagen, was ich denke. Das sei Ihr Motto, habe ich gelesen. Ist das richtig? Ja, schon. Also das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann habe ich jetzt noch ein paar kurze Fragen an Sie mit der Bitte auch um kurze Antworten. Mit welchem großen Juristen, egal jetzt, ob er schon tot ist oder ob er noch lebt, hätten Sie sich gerne mal getroffen? Mit wem hätten Sie gerne mal geredet? Am liebsten mit den Alten, also mit jemandem wie Montesquieu oder Rousseau, nicht die klassischen Juristen, aber sozusagen die großen Begründer der Staatstheorie. Das sind Menschen, mit denen hätte ich gern gesprochen. Und warum? Na, weil sich auf deren Gedanken erstaunlicherweise unsere ganze hochkomplexe heutige Realität stützt. Also ich hätte die gerne einfach, mich würde die gerne mal fragen, so, hättet ihr das gedacht, ja, als ihr eure Bücher geschrieben habt, dass da 250 Jahre später ganze Staaten auf euren Ideen stehen? Das heißt, sie hätten nicht nur gern etwas von denen erfahren, sondern denen auch schon wieder gerne etwas erzählt. Ja, oder gehört, dass die sich eigentlich damals, also was die gedacht haben, wie es mal wird. Also was sie glaubten, was sich aus ihren Ideen entwickeln wird. Wovor fürchten sie sich? Eigentlich am meisten davor, das zu verlieren, was ich habe, weil ich wirklich zu den Leuten gehöre, die von sich selber sagen, ich bin echt glücklich und sehr zufrieden mit meinem Leben und in so hohem Maße, dass ich tatsächlich Angst habe, es könnte irgendwie mal nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Wovon, Juli C., sind Sie begeistert? Von unendlich vielen Dingen. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber immer wieder von der Intensität, die das Leben an sich mitbringt. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich beobachte im Frühling, wie Gras wächst oder wie ein Grashalm durch eine Asphaltdecke bricht, dann stehe ich wirklich jedes Mal wieder begeistert und fassungslos davor und denke, diese Hartnäckigkeit, mit der wir alle leben wollen, egal wie die Bedingungen außenrum sind, das ist einfach ungeheuer. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Also auf jeden Fall für die eigenen Prinzipien, sofern man die hat, und immer wieder und täglich für die Menschen, die man liebt. Und gegen den Datenschutz? Also gegen die Übergriffe auf denselben, ja. Für den Datenschutz, genau. Ja, und was möchten Sie noch lernen? Ich würde gerne lernen, wie man mal ein richtig gutes Buch schreibt. Oh, das ist aber zu viel Bescheidenheit. Nee, das ist, glaube ich, auch notwendig, dass man das lernen möchte. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, das getan zu haben, was ich eigentlich gerne noch erreichen möchte. Was ist denn dann ein richtig gutes Buch? Na, wenn ich es wüsste, hätte ich es schon geschrieben. Also ich glaube, da muss man ganz alt werden, um dann eines Tages festzustellen, das gibt's halt einfach nicht, sondern es gibt eben nur dieses normale menschliche Mittelmaß, in dem man sich abquält und wo man zumindest dann versucht, so gut wie möglich zu sein. Ja, dann sind wir bei der letzten Musik. Juli C., was hören wir jetzt? Was haben Sie sich für den Schluss aufgehoben? Das ist jetzt wieder etwas, was sozusagen meinen persönlichen Fähigkeiten entspricht, auch beim Klavierspielen. Das ist das Regentropfen-Prälude von Chopin. Aber es hat auch was mit Ihrem Schreiben zu tun? Nee, eigentlich hat das weniger mit dem Schreiben zu tun, als damit, dass ich früher viel Klavier gespielt habe und in den letzten Monaten das wieder aufgenommen habe. Und da ist Chopin eben so jemand, auf den ich noch so einigermaßen Zugriff habe, wenn ich selber in die Tasten greife. Juli C. war unser Doppelkopfgast. Einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei den Hörern von HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.